als du. Du schweigst, denn dir hört eh ja keiner zu. Vielleicht willst du dort auch nur deine Ruhe. Du siehst so aus, als hättest du genug. Hey du, hätte ich einen Spiegel, hielte ich ihn dir vor dein Gesicht. Denn sage ich es nur zu dir, glaubst du es mir doch ganz sicher nicht. So viel wie dein Spiegelbild sagt, kann keiner lesen. Dieses Bild von einem wunderbaren Wesen. Hey du, auf der Bank im Stadtpark ganz allein sitzt du. Du schweigst, denn dir hört eh ja keiner zu. Vielleicht willst du dort auch nur deine Ruhe. Du siehst so aus, als hättest du. Hier war